Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Über was unterhalten wir uns? Ihr seid die Themenvorgeber, freies Talkradio, offene Talkradio Show heute Abend, heute Nacht. Also ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Lea, 24 Jahre alt. Ja, hallo. Ja, schönen guten Morgen, Lea. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Was ist dein Thema? Ja, erstmal ein ganz großes Kompliment an dich. Dankeschön. Eine sehr warmherzige und sehr aufgeschlossene Art, mit Menschen umzugehen. Mein Kompliment. Vielen Dank. Ja, mein Thema ist, ja, ein großer Schock ist mein Thema. Meine Freundin ist gestern Nachmittag gestorben. Mhm. Also meine beste Freundin, wir kennen uns seit 15 Jahren. Und sie ist ganz unverhofft gestorben. Sie ist an einer Überdosis Heroin gestorben. Mhm. Und ja, es war ziemlich heftig so, weil wir halt nicht damit gerechnet haben. Mhm. Weil wir wussten, dass sie drogenabhängig ist. Ja. Aber sie war 2 Jahre clean. Mhm. Und es ging eigentlich, es lief eigentlich ganz normal. Ich habe noch vor kurzem mit ihr telefoniert. So vor 2 Tagen war das. Mhm. Wir wollten eigentlich heute und zum Essen verabreden. Mhm. Und ja, und dann rief die Mutter an aus dem Krankenhaus und ja, sagte mir, ich soll kommen. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Naja, ich habe gedacht, vielleicht hat sie einen Unfall oder was. Ja, und dann lief sie dort und ist nicht mehr bei Bewusstsein halt. Und du hast sie gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Mhm. Ich habe ihre Hand gehalten. Die Mutter wollte mich dabei haben. Ich habe auch ein sehr inniges Verhältnis zur Mutter. Das war zu Hause, ja, bei der Freundin? Bitte? Das war zu Hause bei der Freundin? Nein, im Krankenhaus. Ach, das war im Krankenhaus schon? Ja. Mhm. Man konnte ihr nicht mehr helfen. Es ging, also ich bin ja nur Laie, aber es war schon ziemlich heftig. Mhm. Ja. Und dadurch, dass ich halt hier neu zugezogen bin, und halt auch noch keinen Freundeskreis mehr auf. Ach, ich weiß, ist Lea weg. Wir versuchen Lea nochmal zu bekommen. Die Leitung knackte ja auch schon die ganze Zeit, sodass man sie gar nicht richtig gut verstehen konnte. Es geht weiter mit Carsten. Und Carsten ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, Domian. Carsten. Wie geht's dir? Vielen Dank. Ganz gut. Nochmal schönen Gruß an deine Sendung und an deine Mitarbeiter, da wird man sehr nett behandelt. Ja. Gut. Mir geht es um Folgendes. Ich habe eine langjährige Beziehung gehabt und es geht daraus auch ein Kind hervorgegangen. Aber das ist hier nur am Rande. Eine langjährige Beziehung, du bist 19 Jahre alt. Richtig. Wie langjährig war sie denn? Fast 4 Jahre. Fast 4 Jahre und richtig. Du bist also auch schon Vater. Ich bin Vater. Wie alt ist das Kind? Jetzt wird es 3 in diesem Jahr. 3 Jahre? Mhm. Mann, da warst du 16. 16, ja, fast 17. Mhm. Ja. Junge, Junge. Ja, Junge, Junge. Das sage ich allerdings auch. Okay, 4 Jahre hat die Beziehung gedauert. Jetzt bist du mit der Frau nicht mehr zusammen? Ja, richtig. Mhm. Momentan ist mein sogenannter bester Freund mit ihr zusammen. Mhm. Dein sogenannter bester Freund? Ja. Mhm. Und er kam damals aus dem Gefängnis hinaus und ich habe ihn mit meiner damaligen Freundin zusammengeführt, welche damals schon schwanger von mir war. Mhm. Aber darum wollte ich gar nicht anrufen. Und es geht um Folgendes. Ich habe diese Freundin gehabt und, bitte? Ich habe nichts gesagt. Ach so, ich hab gedacht, sie hat mir gesagt. Und ich habe sie besucht und, jetzt hast du ein kleines Blackout. Sehr ferngerissen. Sag mir mal. Nee, es ist schon. Und hab sie besucht und war in ihrem Zimmer. Das war oben im 2. Stockwerk. Und daraufhin kam ihr Onkel. Und sie sagte, ja, ich muss mit dem Onkel mal kurz was besprechen. Ich hab mir nichts bei gedacht und so. Mhm. Ist sie hinuntergegangen mit dem Onkel. Und ich hatte auch Termine. Eine Viertelstunde später musste ich dann halt daraufhin auch gehen. Mhm. Und wollte mich verabschieden. Mhm. Und bin hinuntergegangen und habe Folgendes gesehen, kam hinunter und sie hat fabriziert mit ihm Oralverkehr. Wieso hinunter? Ich meine, sie war oben. Nein, du hast mich falsch verstanden. Und zwar, sie ist hinuntergegangen mit dem Onkel. Mhm, mh. Ins Wohnzimmer. Ich muss das richtig einordnen. Wie lange ist das her? Oh, wie lange ist das her? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Mhm, ja. Und ich habe sie da halt erwischt mit dem Oralverkehr. Mit dem Onkel? Mhm. Mhm. Und habe diesen Onkel dann mehr oder weniger unsanft der Tür verwiesen. habe darauf folgende Resonanz bekommen, dass wie ich mich halt reißen könnte, diesem Onkel, diesem netten Onkel, die Tür zu der Tür zu verweisen. Und darauf kommst du heute? Da komme ich auch absolut nicht drauf klar. Erzählst du mir heute diese Geschichte? Warum erzählst du mir heute diese Geschichte? Die liegt 3 Jahre zurück und du bist mit der Frau gar nicht mehr zusammen. Ich bin mit der nicht mehr zusammen. Ja, aber irgendwie wurmt mich das doch jede Nacht irgendwie, wenn ich schlafe und so. Zumal ich habe ein Kind mit ihr und das kommt irgendwie doch dann hoch. Mhm. Ich weiß nicht. Und es ist sehr essen. Wie lange warst du denn damals danach dann mit der Frau noch zusammen? Noch einige Jahre, ne? Vielleicht 2 Monate oder 3 Monate. Mhm. Und das hat mich so, weil sie war sehr schwanger von mir. Sie war im 6. Monat. Sie war sehr schwanger von dir, ja. Carsten, die Sache ist nur vom Tisch, die ist 3 Jahre her. Was willst du dich da großartig mit beschäftigen? Die Frau ist nicht mehr deine Frau. Natürlich nicht. Was gibt's da zu reden noch? Ist dumm gelaufen damals, ist sehr lustig. Aber ich beschäftige mich bis heute noch, weil ich, wenn ich einschlafe, habe ich dieses Bild von mir. Und es ist schon heftig. Kann ich verstehen, aber musst du nun mal mit leben, ist passiert. Und da du nicht mehr mit der Frau liiert bist, meine Frage ist jetzt generell diese. Erstens, wurmt mich das? Erstens, wie kann ich damit umgehen? Indem du einfach versuchst, dich nicht immer wieder reinzusteigern. Leg es ab, bunker es ab oder buche es ab als üble Vergangenheitsgeschichte. Meine zweite Frage ist jetzt daran an dich. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe absolut keinen Kontakt zu meinem Kind und ich darf es auch nicht haben, aufgrund gerichtlicher Beschlüsse. Mhm. Und wie gesagt, ja, ich darf es einfach nicht haben und so. Und ich möchte gerne diesen Kontakt zu meinem Kind haben, so ist nicht. Ja, da kann ich ja natürlich überhaupt gar nicht sagen. Ich bin kein Jurist und das scheint ja eine komplizierte Geschichte zu sein, wenn aufgrund richterlicher Beschlüsse du keinen Kontakt haben darfst. Da kann ich dir nicht helfen, überhaupt nicht, Carsten. Okay, mach's gut, ciao. Tanja ist dran. Tanja ist 28. Hallo Tanja. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, ich wollte eigentlich was eher Positives berichten. Mhm. Und zwar geht es um das Thema Analsex, was ich eigentlich so von Seiten der Frauen her in deiner Sendung immer vermisse. Also ich habe das Gefühl, dass das bei Frauen irgendwo immer so ein bisschen ausgegrenzt wird. Und das möchte ich eigentlich mal als positiv darstellen. Dieses Gefühl habe ich in der Sendung auch und dieses Gefühl habe ich im Leben auch, Tanja. Ja. Gebe ich dir völlig recht. Ja, da wollte ich mich einfach dann mal drüber unterhalten. Du willst eine Lanze für den Analsex brechen. Bitte? Ich sagte, du willst eine Lanze für den Analsex brechen. Ja, richtig. Na, das ist doch schön, dann brich mal. Und einfach nicht nur über den Analverkehr, sondern halt auch eben über die Analstimulation beim Mann, was ich eigentlich auch mit meinem Mann ab und zu praktiziere. Mhm. Ja, und möchte das eigentlich als positiv darstellen. Nun kann man ja sagen, das ist nicht gerade die übliche Art des sexuellen Miteinander umgehens. Naja, sage ich mal, die übliche Art, das liegt bei jedem selbst. Also gut, aber es ist trotzdem nicht die übliche Art, kann man sich, glaube ich, darauf einigen. Wie bist du denn darauf gekommen? Sage ich mal, das war eigentlich eine Fantasie von mir aus, ja, und da das halt eben, sage ich mal, wenn man jetzt einschlägige Filme guckt oder wie auch immer, Männer das auch bei Frauen gerne tun, ja, habe ich eigentlich mal gedacht, mache ich den umgekehrten Fall und tue das mit meinem Mann. Mit deinem Mann? Ja. Habt ihr da vorher drüber gesprochen oder hast du ihn überrascht damit? Eigentlich mehr oder weniger überrascht. War er denn auch schön gebadet und sauber? Na, ist er immer. Ist er immer, na gut. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür, ne? Sonst kann man das vergessen. Wie hat er denn dann reagiert darauf? Eher positiv. War er nicht erst mal ein bisschen beschämt und unsicher? Nö, eigentlich nicht, sage ich nur. Bei uns ist eigentlich alles erlaubt, was gefällt, also was halt eben uns beide betrifft. Ja. Ja, und von daher war das eigentlich auch für ihn, denke ich, eher eine positive Erfahrung. Und dir macht es richtig Freude? Ja. Ja. Ja, finde ich wunderbar. Und du willst also jetzt ein bisschen Werbung auch dafür machen, ne? Was heißt Werbung dafür? Ich habe, wie gesagt, ich verfolge die Sendung ab und zu, wenn die Zeit das erlaubt. Ja. Ja, und ich habe dieses Thema eigentlich gerade, was jetzt Frauen betrifft, immer ein bisschen vermisst, weil ich denke, dass Frauen dieses Thema immer gerne noch ausgliedern. Tanja, das ist natürlich ein Tabuthema und auch eine Tabuzone, vor allen Dingen im heterosexuellen Bereich. Bei den Schwulen geht es da schon ein bisschen derber zu. Der heterosexuelle Mann an sich macht in diesem Bereich ja auch zu. Das ist irgendwie ein Bereich, den man gar nicht als erogene Zone wahrnimmt. Aber ich würde eher sagen, das kommt darauf an, wie offen man zu der Partnerin ist. Klar, natürlich, ja. Oder wie offen man überhaupt im Sexbereich miteinander umgeht. Ja. Also ihr praktiziert das, du hast deinen Mann draufgebracht und ihr macht es mit Lust und Freude. Ja, eigentlich schon. Ja. Also ich würde gerne mal fragen, euch, ihr anderen, die ihr zuschaut und zuhört, wie das bei euch ist und ob euch das auch Spaß macht. Ja, würde mich auch mal interessieren. Würde auch gerne mit dem einen oder anderen Mann reden, ob er da schon sich hat verwöhnen lassen, ob er Erfahrungen hat oder wie das überhaupt für die Männer auch ist. Es gibt ja sicher auch Männer, die sagen, nee, das ist mir zu unangenehm. Ich möchte keine Frau an dem... Ich würde aber eher sagen, das liegt daran, dass die Hemmschwelle hier dann noch zu groß ist, das zuzulassen. Denke ich auch. Dass die eigene Fantasie vielleicht mitspielt, aber dann halt eben dazu zu geben, vor dem Partner dann doch noch irgendwo eine Hemmschwelle ist, was ich von meiner Seite her aus nicht verstehe. Ja, Tanja, wir beide sind gespannt auf die Reaktionen von den anderen Frauen und Männern. Die... Darf ich noch kurz was sagen? Ja. Ich wollte noch Hallo zu meinem Mann sagen, der im Wohnzimmer sitzt und dass ich ihn über alles liebe. Das ist schön. Das ist ein nettes Kompliment. Ich danke für deinen Anruf und bitte. Grüße auch deinen Mann recht herzlich. Mach ich. Tschüss. Okay, ciao. Ciao. Nadja, 21. Ja, Nadja ist richtig. Heute ist der Abend der Frauen mit den hohen Stimmen. So eine hohe Stimme? Naja, so ein bisschen. Ich glaube, es liegt ja auch an der Leitung. Gehst du bitte ganz nah ans Telefon? Ja, tue ich. Ich bin jetzt schon ziemlich nah. So ist noch schöner, ja. Ja, Nadja, wunderbar. Dein Thema? Übersinnliche Fähigkeiten. Übersinnliche Fähigkeiten. Hast du übersinnliche Fähkeiten? Kann man so sagen, Kann man so sagen? Ja. Ehrlich? Du klingst gar nicht so. Ja. Du klingst gar nicht wie eine Hexe. Muss man eine Hexe sein, wenn man übersinnliche Fähigkeiten hat? Ich denke schon, ja. Bist du eine Hexe? Wenn man es so in diesem positiven Sinne bezeichnet, auf jeden Fall. Ich hoffe, eine weiße Hexe. Eine weiße? Ja, also die weiße Magie betreibt. Ja, doch. Oder bist du eine böse Hexe? Nein. Welche übersinnlichen Fähigkeiten hast du denn? Unter anderem teilweise Gedanken lesen, die Leute einschätzen über Augen... So vom Charakter her. Wie? Ja, und was noch? Und voraussehen, also weissagen, ne? Mhm. Wie kannst du voraussehen? Ja. Mit Karten oder guckst du in einen Kaffeesatz oder was, wie machst du es? Also wenn man mich darauf anspricht, kann ich so das Tarot zur Hand nehmen und also wirklich den Verlauf der nächsten 3 Monate ungefähr bestimmen. Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du kannst Gedanken lesen. Ja. Wie machst du das? Das kommt einfach. Auf einmal... lese ich dann ein paar Gedanken, ich sitze im Bus zum Beispiel, so unterhalten sich welche und ich schnappe dann ein Gespräch auf, die eine unterhält sich mit jemandem und dann fällt mir in dem Moment die Antwort ein. Ja. Und in dem Moment höre ich sie dann auch. Könntest du meine Gedanken auch lesen? Nein, dafür müsste ich also wirklich dir gegenüber sitzen sozusagen. Siehst du mich im Fernsehen im Moment? Ja. Und das funktioniert nicht, wenn ich jetzt hier sitze und schweige und denke einen ganz bestimmten Satz. Also Sätze, damit tue ich mich schwer, aber ungefähr so so den Gedankengang ungefähr eventuell. Also was heißt Gedankengang? Also Thema oder? Ja, Thema oder so ungefähr, was du empfindest vor allen Dingen. Ne? Ja. Sollen wir das mal probieren? Du musst nur sagen, ich soll keinen bestimmten Satz denken. Ja. Wie ja? Nein, oder wie? Ja, ich weiß, ich kann mich nicht immer auf das verlassen. Also wenn das jetzt gelingt, ist das ein ganz spektakulärer Vorgang. Ich habe allerhöchste Achtung vor dir. Lass uns versuchen, ein Experiment live hier im Radio und Fernsehen zu machen. Ach, okay. Ja, jetzt bist du dran. Also hier erzählen kann jeder. Also, Nadja. Also einen konkreten Satz kannst du nicht sagen. Nee. Aber du kannst ein bestimmtes Thema erahnen, über das man nachdenkt. Ja. So, das mache ich jetzt. Denke mir mal, dass du wissen möchtest, wie weit das so geht. Ja, also ich denke jetzt mal über ein ganz bestimmtes Thema und wir werden einige Sekunden schweigen und dann wirst du mir sagen, über welches Thema ich gerade gedacht habe. Das ist schwer. So dieses Anschweigen. Ich weiß ja jetzt nicht so. So im Laufe, also wenn man sich unterhält, dann kann ich wohl erahnen, was derjenige fühlt und an sich nicht so auf Kommando. Das kannst du also jetzt nicht? Nee. Also die Kräfte entwickeln sich auch nach und nach mehr. Ja, man muss auch bedenken, ich bin erst 21. Ja. und also es ist erst seit einem Jahr, dass es vermehrt auftritt. Wie schade. Wenn jemand von euch draußen das kann, der möge bitte anrufen. Das finde ich ausgesprochen spektakulär, wenn das jetzt geklappt hätte. Ja. Wenn du mir gesagt hättest, an was ich gerade gedacht habe, wäre ich hier von den Socken gewesen. So bist du eine sehr nette junge Frau, aber noch bin ich nicht überzeugt davon, dass du auch wirklich übersinnliche Kräfte hast. Aber du erzählst mir das so nett, insofern glaube ich das auch. Ja, das ist also auch teilweise problematisch, weil man auch teilweise, man muss aufpassen, was man erzählt. Mhm. Also der größte Schock, den ich erlitten habe, ist vor einem Jahr ungefähr. Da hatte ich einer Woche vorher meiner besten Freundin gesagt, dein Vater wird bald sterben. Mhm. Und eine Woche später ist er gestorben. Mhm. Mhm. Und das war also ganz fürchterlich für mich, ne? Und du sagst, dass du diese Fähigkeit noch gar nicht so sehr lange hast? Schon immer so angetastet. Mhm. So als Kind hatte ich so und dann hatte ich so verdrängt, mhm, ne? Weil man will das als Kind nicht wahrhaben. Mhm. Und dann kam eine Zeit, wo ich 16 war. Naja, dazu muss man auch sagen, ich wurde damals von meinem Freund vergewaltigt. Nicht nur einmal, also mehrmals. Also man hat dann schon so seine Leidensgeschichte hinter sich. Siehst du da einen Zusammenhang zwischen diesem Talent, dieser Gabe und diesem Leid, was dir widerfahren ist? Also man muss, glaube ich, schon Leid erfahren haben, um anderes Leid zu verstehen. Das ist ein sehr weiser Satz, den du da sagst, ja. Ja. Ja. Und wie gesagt, also es vergeht eben kein Tag, wo ich nicht dran denke, aber es bringt auch nichts, sich zu vergraben. Man muss dagegen kämpfen und es brauchte seine Zeit. Ich habe nur gelesen, ich habe keinen an mich rangelassen. Ne? Mhm. Dazu kam dann auch noch, dass ich dann also Gefahr hatte, dass ich AIDS bekomme. Und man beschäftigt sich mit so vielerlei. Ne? Mhm. Ist das denn so, dass dieses Thema übersinnliche... Wer piepst denn da im Hintergrund so schön? Das ist mein Nymphensittich. Das ist der Nymph. Wie heißt der denn? Peter. Peter, sag doch mal Peter seinen Mund halten. Er stört ja unser Gespräch hier. Ja. Peter. Also, ist es denn so, dass du dieses Thema übersinnliche Fähigkeiten, dass das auch ständig präsent in dir ist? Ja. Du kannst das auch nicht steuern. Das heißt, das kann ich noch nicht steuern. Das nicht steuern. Hast du Angst vor dieser Gabe oder vor dieser Begabung oder wie immer man das nennen mag? Ja, ich meine, ich habe sie verloren. Erst hatte ich dann immer so, dass ich eine Anwesenheit fühlte, so man sagt dazu Geister, aber ich merkte dann, ob es eine negative oder positive Anwesenheit ist und man lernt damit umzugehen, man darf sich nicht verschließen davor. Ne? Hast du einen Gesprächspartner, irgendeinen Menschen, der sich mit diesen Dingen auskennt, mit dem du dich auskennst? Nein, das nicht. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Das ist also auch noch so ein Problem. Ne? Ist es manchmal so, dass du abends Angst hast, alleine zu sein? Im Dunkeln zu sein, alleine im Bett zu liegen? Manchmal schon, ja. Ich meine, wenn du solche Dinge vorhersehen kannst, wenn das zugetroffen ist, dass du den Tod in irgendeiner Weise wahrnimmst. Ja, das war nicht meine Woche. Also das ist natürlich sehr schlimm. Ich habe mich mit dem unterhalten und dachte nur, oh Gott, ich genieße jeden Moment. Ne? Mhm. Und Also, wir beide können nichts machen jetzt über die Distanz und über das Fernsehen. Das geht nicht. Nee, das ist... Und ich bin jetzt auch zu aufgeregt. Ja. Also bin ich jetzt zu verkrampft. Mhm. Ich denke mal, wenn ich nicht so aufgeregt wäre, dann wäre es schon möglich. Mhm. Mhm. Ja. Liebe Nadja, ich wünsche dir, dass du dieses Händeln wirst können in Zukunft, dass du das in der Hand hast, dass es nicht dich zu sehr dominiert und dass es dein Leben zu sehr beherrscht. Ne? Das ist ja wichtig, dass du damit umzugehen lernst. Ja, ich lerne es ja jetzt. Mhm. Ne? Aber nur mit und für dich alleine, ne? Ja. Und grüß Peter herzlich. Ja. Er ist ja ganz aus dem Häuschen. Ist er eifersüchtig, dass du mit irgendjemandem sprichst? Ja, ist er immer. Mann, das ist aber ein... Ja. Ist es ein Männchen? Ja, ist ein Männchen. Kannst du die Gedanken von Peter auch lesen manchmal? Ja, wenn er Hunger hat. Wenn er Hunger hat, klar. Tschüss, Nadja, alles Gute. Okay, tschüss. Jetzt begrüße ich Susanne. Und Susanne ist 23. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Domian. Dein Thema? Mein Thema ist Auslandseinsätze von Freunden in Mazedonien halt. Oh ja, das ist natürlich ein heikles Thema, ein hochaktuelles Thema, gerade heute. Ist ein Freund von dir zurzeit unten? Ja, mein Lebensgefährte. Dein Lebensgefährte ist in Mazedonien? Ja, seit 2 Wochen ist er in Mazedonien, für ein halbes Jahr, ist natürlich verdammt lange, ne? Bei den friedenserhaltenden Truppen der NATO? Ja, genau. Ja. Mhm. Und im Moment habe ich halt in den Nachrichten gehört, dass es da jetzt wohl zum Luftangriff kommt. Das kann jeden Moment passieren, ja. Eben. Mhm. Und hier, dass natürlich auch befürchtet wird, dass ein Vergeltungsanschlag gemacht wird. Und da habe ich natürlich schon ein bisschen Panik. Mhm. Ne? Also soweit ich informiert bin, werden natürlich diese Truppen, bei denen jetzt dein Freund zu sein scheint, nicht in die Kriegshandlungen involviert. Aber es kann natürlich sein, dass es einen Vergeltungsschlag von Seiten der Serben gibt, dass diese Truppen angegriffen werden, ne? Ja, natürlich, weil das ist ja nur 20 Kilometer von der Kosovo-Grenze weg, ne? Ja. Und das kann ganz schnell passieren, dass da irgendwie mal eine Rakete so hupsi-flupsi rüberfliegt. Natürlich, ja. Wann hast du deinen Freund, deinen Lebensgefährten, das letzte Mal gesprochen? Am Sonntag. Am Sonntag, also per Telefon. Per Telefon, er hat angerufen und ist also im Moment auch sehr erkältet, weil die schlafen im Moment in Zelten und da sind nachts natürlich Minustemperaturen. Wie hat er die Situation eingeschätzt? Also am Sonntag war es ja noch nicht so akut. Naja, er darf ja auch nicht so öffentlich drüber sprechen. Also Na gut, aber ist es ja nicht öffentlich, wenn ihr beide miteinander redet? Ja, nee, aber man weiß nie, ob hier der BND vielleicht die Leitung mithört oder so. Hast du den Eindruck gehabt, dass er Angst hat? Eigentlich nicht. Er ist eher so jemand, der sich selten um sowas Gedanken macht, also nicht so schnell Gedanken macht. Er sagt auch, ihm wird schon nichts passieren und hoffen mal, dass da nichts passiert. Ja, wie lange ist er schon unten? Seit 2 Wochen ist er jetzt weg. Und wie lange ist der Einsatz geplant? 6 Monate. 6 Monate. Dann habt ihr 6 Monate alleine. Habt ihr vorher darüber lange diskutiert, ob er das machen soll? Also es gab gar nicht so eine lange Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Das war vielleicht so 8 Wochen vielleicht oder 6 Wochen hier, wo wir uns darüber Gedanken machen konnten. Aber dann innerhalb von 6 Wochen stand das natürlich schon fest. Er ist aber freiwillig gegangen. Ja, entweder wäre er jetzt gegangen oder er wäre halt erst im September gegangen. Und da haben wir gesagt, er geht lieber jetzt, wo das noch ein bisschen ruhiger ist. Das kommt ja keiner an, dass das nicht mal so schnell da unten eskaliert. Ne? Er ist Berufssoldat? Er ist Zeitsoldat. Zeitsoldat, genau. Für 12 Jahre. Was ist in dir vorgegangen, als die Entscheidung dann gefallen ist, dass er runtergeht? Also ich habe gedacht, meine Güte, ein halbes Jahr ist schon verdammt lange. Also ein halbes Jahr, ob ich das alleine schaffe und... Naja, es geht ja in diesem Fall nicht nur um die Zeit, er geht ja wirklich in ein Pulverfass, ne? Ja, und bloß hier am Anfang war es halt so, dass ich gedacht habe, Mazedonien, von da hat man nie was in den Nachrichten oder im Fernsehen gehört, da unten ist nichts. Also zuerst hieß es ja, das ist nur ein Überbrückungskontingent, wo hier Soldaten sind, die wirklich dann nur in diese Krisengebiete geschickt werden. Und eigentlich ist er im Stab, die eigentlich nicht in diese Krisengebiete geschickt werden. Aber ich habe halt auch nicht gewusst, dass es bloß 20 Kilometer von der Grenze weg ist. Ne? Und dass es da auch jeden Moment hier knallen kann. Jetzt hast du natürlich berechtigterweise Angst um Leib und Leben, ne? Deines Freundes. Ja, natürlich. Ja, klar. Eben, und vor allen Dingen, wenn ihm, Gott bewahre, was passieren sollte, ne? Ich bin ja dann völlig allein. Ich habe bin überhaupt nicht abgesichert, gar nichts. Ich bin seit über einem Jahr arbeitslos. Meine Familie ist in Mecklenburg, die habe ich seit einem Jahr nicht gesehen. Also ich bin dann völlig auf mich allein gestellt. Also es ist dann schon schwierig, vor allem auch dieses halbe Jahr erst durchzustehen. Wir wollen natürlich jetzt nicht den Fall durchspielen und wir wollen natürlich nur hoffen, dass es gut geht. Ja, natürlich. Wie siehst du denn überhaupt diese ganze Situation da unten? Was ist deine Meinung dazu? Also ich finde die Spinnen da unten, die Serben und die Bosnier, wie kann man sich wegen irgendeiner Religion da so an die Kehle gehen oder wegen, weiß ich, 5 Meter Grenze? Sich da so an die Gurgel gehen und da Leute erschießen, ich bin was auch, eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Ich bin auch entsetzt und empört darüber, dass das Ganze von der internationalen Gemeinschaft so wenig in den Griff bekommen wurde in den letzten Jahren, dass jetzt deutsche Soldaten unter Umständen ihr Leben dort verlieren. Ja, das eben, ist sehr schlimm. Es geht ja auch nicht nur um die deutschen Soldaten. Es geht nicht nur um die Leute, das überhaupt. Amerikanischen, französischen, man hätte, das ist meine Auffassung damals, als der Krieg angefangen hat, das gesamte Land hätte besetzt werden müssen, so wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Es hätte entmilitarisiert werden müssen. Es hätte eine internationale Truppe dort stationiert werden müssen und zwangsdemokratisiert werden müssen. Ja, eben. Das wäre der richtige Weg gewesen. Und dann, das hätte Tausende und Hunderttausende von Menschenleben oder von Schicksalen auf jeden Fall. Ja, da hätte also viel vermieden werden können. Das stimmt schon. Also ich denke mal, das ist auch, also wenn es da unten kracht, dann kracht es böse. Also, wir drücken natürlich unseren Jungs die Daumen. Wir hoffen, dass nichts Schlimmes passiert. Ja, eben. Wir sind Wir schicken schöne Grüße runter. Man wird uns nicht wahrscheinlich nicht sehen dort. Ich weiß es nicht. Per Satellit vielleicht doch. Ich habe keine Ahnung. Ich denke nicht. Und hoffe natürlich auch, dass dein Freund gesund wieder nach Hause kommt. Ja, eben. Jetzt muss ich nochmal was sagen. Also am Telefon klingst du ganz anders als im Fernsehen. Also aha. Das ist ganz eigenartig. Das kommt auch so verzögert. Ich habe den Fernsehen zwar an und höre dich am Telefon, aber der Ton im Fernsehen ist aus. Du hast mich hoffentlich verstanden. Ja, natürlich habe ich dich verstanden. Und dein Buch, was du mit der Hella von Sinnen rausgebracht hast, ist wirklich toll. Das ist also schön, dass es dir gefällt. Ich habe angefangen zu lesen, ja. Das ist wirklich spannend zum Teil. Also wirklich. Und da habe ich noch mal eine Frage. Mhm. Hier vor ein oder zwei Jahren hast du mal von jungen Mädchen erzählt, hier das auf der Straße lebt, und dann hast du irgendwie einen Brief von ihr gekriegt zu Weihnachten oder so, dass sie Weihnachten alleine auf der Straße ist und hier dann ja, mit dem Selbstmordgedanken spielt. Ja, natürlich, natürlich. Der Kontakt weißt du, was ist, mit dem Mädchen ist? Hat sie sich nochmal gemeldet? Der Kontakt ist leider abgebrochen. Die hat sich nicht mehr gemeldet bei uns. Wir wissen nicht, ich weiß auch nicht, was aus dem Mädchen geworden ist. Ah, ja. Das ist ja schade. Das ist sehr oft der Fall, dass wir nach einer gewissen Zeit den Kontakt verlieren, weil die Leute sich nicht mehr melden bei uns. Ja, das ist natürlich schade. Mhm, ja. Liebe Susanne, ja. Nochmal, wir drücken alle die Daumen und hoffen, dass alles gut über die Bühne geht. Ja, ich danke dir, Doris. Tschüss, Susanne. Und viel Glück noch für deine Sendung. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Gabi dran und Gabi ist 27 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Ja. Dein Thema. Und zwar geht es darum, du hattest Freitag in deiner Sendung auch eine junge Dame wohl gehabt, die sich mit, also an der Leine an einem Parkplatz. So wurde, das hat sie erzählt, ja. Mhm. Ja, das war auf der A43, ja. Gelsenkirchen. Ja. Du kennst dich aus? Nee, eigentlich nein. Nicht. Wir hatten die Sendung gehört, mein Freund und ich. Und hast wir sind da? Dann halt Samstag aus lauter Langeweile mehr oder weniger dahin gefahren. Ehrlich? Also, die Anruferin, wir fassen es mal eben nur zusammen für die Leute, die Freitag nicht dabei waren. Also eine Anruferin, die so ein bisschen SN-mäßig drauf ist mit ihrem Freund, fährt gerne unter anderem auf diesen Parkplatz auf der A43 und lässt sich dort mit einer Leine, Hundeleine oder so, herumführen. Ne? Ja, genau. So hat sie es erzählt. Wir haben uns alle gewundert und etwas geschmunzelt, aber so sind die Leute halt, manche Leute. Ja. Ne? Manche Vorlieben sind halt so. Ja, eben. Wir wollten uns den Spaß eigentlich auch angucken, mehr oder weniger. Ja. Aber irgendwie, ja, ich sag mal, eine Zeit lang war es langweilig. Wir sind dann auch nochmal rumgefahren, um zu gucken, ob der Parkplatz vielleicht woanders war, ob das vielleicht der richtige war. Ja, sie hat ja gar nicht genau beschrieben, welcher Parkplatz. Ich meine, die A43 ist groß. Ja, eben, deswegen. Und wir haben uns dann irgendwann auf den Parkplatz gestellt. Ja. Und wir hatten ja eigentlich auch damit gerechnet, weil du wolltest ja auch eigentlich da sein. Ja, ich konnte leider dann doch nicht kommen. Und jetzt stand vor uns auch ein kleiner Wagen mit Kölner Kennzeichen. Was ja, ein kleiner Wagen mit Kölner Kennzeichen, das ist sicher der Dom, ja. Genau, haben wir so ungefähr gedacht. Klein und verschämt steht er da. Naja, und irgendwie, dann sind die Jungs, also da sind mehrere parkende Autos und die Männer sind dann halt da so rumgelaufen und immer in Autos am Reingucken gewesen. Ja. Und irgendwie stand dann auf einmal neben uns einer und war auch die ganze Zeit am Gucken gewesen. Und ich habe dann einfach meinen Freund geküsst und naja, auf einmal fing er halt auch an, seinen Teil aus der Hose zu holen und dann sich rumzuspielen. Dein Freund? Nee, der draußen der stand, draußen der geguckt hatte. Aha. Der stand, ihr habt die Scheiben hochgedreht, ne? Hatte ja, klar, die waren oben. Und er stand ganz nah vor der Scheibe. Ja, genau. Und hat dann sein bestes Stück präsentiert, vor der Scheibe quasi. Ja. Und da habe ich dann einfach mal, ne, meinen Freund mehr oder weniger überfallen und ihn eingeblasen. Ja, sagen wir so offen. Ja, ja, und dann fing das natürlich langsam an, ne, dann haben wir da natürlich auch noch ein bisschen mehr gemacht. Mhm. Und irgendwie, plötzlich standen dann auch schon drei Männer um das Auto rum. Ehrlich, ehrlich. Und ich muss sagen, ich meine, das war auch das erste Mal, dass wir das unter Zuschauer gemacht haben und ich muss sagen, war echt geil gewesen. Also, ihr seid wirklich animiert worden durch das Gespräch hier in der Sendung. Ja, so ungefähr. Ihr seid auf die Idee gekommen. Gabi, ja. Gabi sagte, Mensch, das machen wir auch mal. Ja, nicht unbedingt so. Das war eigentlich gar nicht so geplant gewesen. Ihr wolltet eigentlich mal ein bisschen spannen, ne? Und ja, mehr oder weniger. Ja. Wir wollten gucken, was da wirklich so abgeht, ja. Ob das wirklich so krass ist, wie die Frau das erzählt hatte. Und das hat dir wirklich gut gefallen, dass da so ein paar onanierende Männer um euch herum standen? Ja, das hat dir gefallen. War ganz lustig, ja. Mein Freund hat dann auch immer die Scheiben ein bisschen freigewischt, weil die ja so beschlagen waren, damit die besser gucken konnten. Aber sie blieben, ich hoffe auch in eurem Fall, von außen sauber, die Scheiben. Ja, auf jeden das Fall. Schon, ja, ja, die blieben sauber. Das ist auch sehr nett dann von deinem Freund, dass er die Scheiben freigewischt hat, damit die Jungs reingucken können. Ja, eben. Ja. hast du das denn genau auch noch beobachtet, was da draußen vorging? Also mit allen... von draußen habe ich gar nicht so viel mitgekriegt, ehrlich gesagt. Also, aber es war ich wusste zwar, dass halt welche da sind ja. Und ich meine, die haben auch ihre Sprüche losgelassen, weil das Sonnendach ein Stückchen auf war. Mhm. Aber es wollte keiner rein ins Auto. Doch am Anfang der Erste, der wollte wohl doch mit rein, der ist zu seinem Auto hin und hat sich ein Kondom geholt und meinte dann so, hat wohl mit der Finger dann eine 3 gezeigt, ob er mitmachen dürfte. Aber ansonsten haben die euch in Ruhe gelassen? Ansonsten haben die uns in Ruhe gelassen. Und kannst du das beschreiben, was dir nun an dieser doch sehr abgefahrenen Situation, finde ich, gefallen hat? Ich sag mal mehr oder weniger, dass eben, dass ich genau wusste, dass wir halt beobachtet werden. Also das ist schon so eine exhibitionistische Ader hast du oder habt ihr dann, ne? Ja, denke ich mal doch. Also man hat sie dann wohl in diesem Moment entdeckt. Habt ihr denn vorher immer nur so ganz den braven Partnersex gehabt? Also keine Swingerclub-Erfahrung, gar nichts? Nee, gar nichts. Und jetzt seid ihr auf den Geschmack gekommen? Ja, so ein bisschen doch. Also ich glaube, das war nicht das erste Mal. Gabi und ihr Freund werden wahrscheinlich jetzt immer anzutreffen sein auf der A43. Ich glaube, ich muss doch mal kommen. Welcher Parkplatz ist es denn nun genau? Also wie der genau hieß, weiß ich. War ein ganz normaler Parkplatz, der hatte also keinen Namen gehabt oder so. Also bei Gelsenkirchen. Ja, genau, bei Gelsenkirchen. Also soweit ich weiß, sind die Strecke ja rauf und runter gefahren und war ja nur einer. Wenn ich da hinkomme, komme ich natürlich nicht mit einem Kölner Kennzeichen. Ja. So dumm bin ich ja nur auch nicht. Ja, wäre ein bisschen auffällig dann. Gabi, also ihr fahrt sicher am Wochenende wieder hin, ne? Ja, werde ich doch mal hoffen. Ja, Freitag oder Samstag. Ne? Warum nicht? Mal, wer weiß, wen du alles doch treffen wirst. Ja, eben. Danke für deinen Anruf. Okay, ich möchte meinen Freund noch grüßen und sagen, dass ich ihn liebe. Ach, das ist doch schön. Tschüss, Gabi. Okay, tschüss. 1.33 Uhr und 35 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Nur 34, 55 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen heute mit einer offenen Domian-Telefon-Talkshow. Und offen, das heißt, dass ihr euch hier bei mir melden könnt und wir uns unterhalten können über all das, was euch interessiert. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Dann habe ich einen Fax bekommen. Da steht, hallo Domian, ich hoffe, du erinnerst dich noch an mich. Anbei schicke ich dir ein Foto mit, damit du mal siehst, wie dein größter Fan überhaupt aussieht. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass du einfach toll bist und du so weitermachen sollst. Tausend liebe Grüße. Das ist ja sehr nett, aber noch nicht so was ganz Besonderes. Deine Niki, Niki 23 Jahre. Das ganz Besondere kommt jetzt. Niki hat in der Tat ein Foto gefaxt, das mich und mein Redakteur Wolfram Spikowski umgehauen hat. Ich zeige das jetzt mal in die Kamera. Ich hoffe, dass ihr das so einigermaßen wahrnehmen könnt. Eine sehr, sehr attraktive junge Frau, nackt, mit verschränkten Armen, sodass man aber noch so hockend, sie hockt. Ich erkläre es gerade den Radiozuhörern, dass man die Brüste sehen kann. Mehr bitte, viel mehr von solchen Fotos. Sehr, sehr, sehr schön. So sieht also mein größter Fan aus. So ein hübsches Mädchen. Niki, 25 Jahre alt, mit so schönen Brüsten. Ja, sowas kann man alles faxen. Das kann man. Und das kommt gut hier an und wir wissen das zu schätzen und freuen uns sehr darüber. Freddy ist dran. Freddy, 33. Jawohl. Ja. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Eine wunderbare Sendung, immer wieder anregend. Das ist schön, danke für das Kompliment. Was ist dein Thema? Ja, lieber Domian, jetzt kommt's. Na? Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt kommt der absolute Fan. Aha. Und zwar habe ich Plüschtiere. Ich kann es nicht verstehen, wie man gegen Plüschtiere ist. Ja, ich weiß, dass ich mich da sehr unbeliebt gemacht habe und in manch ein Fettnäpfchen getreten habe, indem ich mich gegen Plüschtiere ausgesprochen habe. Und ich sage mal, selbst ich mit 34 bin noch nicht der Älteste, der sich mit Plüschtieren beschäftigt. Das kann sein, ja. Es gibt noch weitaus Ältere. Bestimmt. Es gibt doch solche schönen Sachen. Seit der Wende sammle ich die nun nicht. Seit der Wende sammelst du jede Menge. Was? Aber ich bin immer noch scharf, selber als Plüschtier rumzulaufen. Wie bitte? Naja, ich sag jetzt mal, das Finanzielle ist es, woran es hapert. Bist du ein Plüschtier-Fetischist, oder? Ja, in gewissem Sinne. Ich habe doch so um die 30 Stück und da ist schon allerhand dabei. Also was sind das denn für Plüschtiere hauptsächlich? Hauptsächlich, wir hatten jetzt auch schon Gespräche über die Armee. Ich habe mir einen Teddy gekauft, so in Armeesachen, weil mein Bruder zu der Zeit bei der Armee war. Dann habe ich den großen Alf. Dann liebe ich vor allem den Hein Blöd. Ja. Und dann gibt es noch ein großes, langes Krokodil, so ungefähr 1,50 Meter. Ja. Und dann habe ich aber noch im Spleen, ich möchte noch einen großen Teddy haben. Einen großen Teddy? Meine Kraftfahrerkollegen manchmal haben. Du bist Kraftfahrer vom Beruf? Ja, zurzeit, aber schon wieder ohne Arbeit. Wo beschäftigst du die Plüschtiere? Wo bewahrst du die auf? Ja, die sitzen in der ganzen Wohnung. In der ganzen Wohnung. Bist du alleine oder lebst du mit einer Beziehung zusammen? Ich hatte mal Familie und das hat sich aber gegeben. Ja. Gehst du auch mit einem Plüschtier ins Bett? Ja, unter anderem. Ein kleineres nimmt man damit. Also du kuschelst dich dann auch schon mal in den Schlaf mit einem Plüschtier? Jawohl. Und das als harter Mann. Mann. Und ich habe gestaunt jetzt, als wir haben getrenntes Erziehungsrecht und so, die Kinder können kommen, wenn sie wollen. Ja. Und dann waren wir jetzt mal bummeln und da sagte der eine von meinen 10-jährigen Zwillinge, warte mal, und lief in die Abteilung. Mhm. Ich denke, was will der da? Mhm. Da stand er dort vor dem Regal und die schönen Teddybären. Ja. Und dann sagte er zu mir, du, die Mutti sammelt Teddys. Ach. Ja, und nun sammelt die Mutti aber noch so einen alten Teddy, so mit Stroh gefüttert. Ja. Nicht? Ja. Auf sowas stehe ich natürlich nicht. Mir sind die flauschigen, flüschigen lieber. Ich bin völlig baff. Als harter Mann sammelt man eigentlich keine Teddys. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Art Liebesersatz ist oder so. Ich meine, man erfreut sich dran. Es ist immer wieder ergötzend und belebend. Also du findest das nicht unmännlich? Nein, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ich sag mal, solche Atmosphäre ist mir lieber, als wenn ich da in so einen sterilen Raum komme mit diesen neumodischen Möbeln hier so. Designermöbel. So. Ja. Da habe ich doch lieber überall mal was rumsitzen. Hast du gerade einen seltsamen Satz gesagt? Ich bin selber gerne auch mein Kuscheltier. Ja, ich würde gern eins sein. Was heißt das denn? Und zwar hapert das am Geld. Und zwar ist ja jetzt wieder die Osterzeit. Ach, nicht? Du würdest gerne als Osterhase rumlaufen. Genau. Ich würde mir gern mal so ein Kostüm gönnen und dann voll hinein, voll Verkleidung. Und wo würdest du gerne dann rumlaufen? Als Plüschtier durch die Gegend. Einfach mal so aus Spaß. Ja, ich fahre unter anderem gern Zug und dann so mal sehen die Reaktionen der Leute. Also die, wenn ihr demnächst irgendeinen großen Hasen im Zug sitzen seht mit solchen Ohren, das ist Freddy. Freddy hat sich ein solches Gewand gekauft. Oder? Muss ich sagen. Also, und es gibt auch kleinere Plüschtiere. Dein Kollege vorhin im Vorgespräch, der sagte, ob das denn auch wahr wäre oder so, nicht? Weil manche denken sich ja Geschichten aus. Nee, es ist an dem. So ein 15 cm Teddy kriegt man bequem in die Hosentasche und da habe ich sogar auch ständig einen Begleiter. Da hast du einen Begleiter und den holst du schon mal raus und stellst ihn dir vor, und sprichst mit ihm. Den setzt sich zum Beispiel neben mich auf den Tisch oder so. Ihr seid ja Männer. Mann. Ja, also ich muss sagen, eine gewisse Art von Kick ist dabei. Und denn auf den Rummelplätzen, damals war es so, da war das Geld ja noch nicht so schlimm, nicht? Da ist man dann eben schießen gegangen, jede Menge. Heute macht man das nicht mehr, heute stehen diese Greifarme rum, nicht? Ja. Und dann sage ich immer wieder, ich gehe doch lieber mal auf so einem Rummel greifen, das kann auch süchtig machen, nicht? Wenn man dann sieht, oh ja, jetzt hättest du ihn fast gehabt. Ja. Und dann steckt man rein und andere gehen eben zocken, was weiß ich. Also, ich wünsche dir viele, viele schöne Plüschtiere noch. Ja, ich weiß nicht, ob es da auch so eine Tauschbörse gibt, ach, so wie jetzt für die Ostereier-Dinger. Mit Sicherheit, es gibt für allen Kram Tauschbörsen. Dass man mal so einen Katalog kriegt über Plüschtiere. Ich sehe schon, dass hier viele Telefonate eingehen, die mit dir Kontakt haben wollen. Oh ja, das wäre sehr nett. Das machen wir. Wir sind so, das machen wir. Mhm. Freddy, viel Spaß mit den Tieren. Jawohl, wenn es nicht am Geld hapert, so ein Anzug, das wäre doch was. Das wäre dein größter Wunsch. Ne? Jawohl. Naja, mal gucken. Mal gucken, und, was ich mache. Und dass wir wieder mal eine Arbeit kriegen. Denn ja, dort sind die Autos so, also es gibt ja Kraftfahrer, die haben, wer weiß wie viel im Auto. Mhm. Die haben ja schon an die 70 allein im Auto. Mhm. Also das wäre mir zu viel, aber so schön ausgestopft, die ganze Scheibe. Alles Gute, Freddy. Tschüss. Jawohl, tschüss. Tschüss. Also ich werde so allmählich meine Meinung revidieren in Sachen Plüschtieren. Obwohl es mich ja immer noch befremdet, muss ich ehrlich sagen. Ich stelle mir gerade vor, ich komme in ein Schlafzimmer von einem Mann, den ich gut finde. Und das ganze Schlafzimmer steht voller Plüschtiere. Würde es meine Erotik nicht zurückschrauben? Ich glaube ja. Marion, 27 Jahre alt. Hallo. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass das bei dir was zurückschrauben würde. Ja. So wie ich dich mittlerweile kenne. Marion, du kennst mich gut. Ja, ich sehe dich jeden Abend. Seit 3 Jahren. Das ist wirklich so verrückt. Ich bin süchtig nach dir. Es gibt auch deine beiden Bücher. Ehrlich? Ja. Ja, es ist wirklich verrückt. Ich treffe ja mittlerweile viele Leute oft, ich gehe mit Heller von Sinnen oft auf Lesungstour mit unserem Buch. So auch nächste Woche in Norddeutschland. Und mir begegnen dann oft Leute, die mich sehr, sehr gut schon kennen und ich kenne die Leute gar nicht. Das ist ein seltsames Gefühl. Ja, das jetzt kann ich mir vorstellen. Ist es bei dir genauso. Du weißt fast alles über mich und ich weiß über dich noch gar nichts. Ja. Das wird sich jetzt aber ändern. Du hast angerufen zu einem bestimmten Thema. Genau, zu dem Thema Anal. Auch zu dem Thema Anal? Ja. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, welche Meinung du vertrittst. Ja, ich finde das auch sehr schön, meinen Freund mit dem Finger im Analbereich zu befriedigen. Mit dem Finger? Ja. So wie ich die Tanja war das vorhin, glaube ich, ne? Genau. Verstanden habe, macht sie es aber nicht nur mit dem Finger. Ja, ich würde auch gerne weitergehen, aber das möchte er nicht. Warum nicht? Ja, wahrscheinlich, so wie du das gesagt hast, dass die Heteromänner denken, dass ja, das tut man nicht mögen, genau. Ja, das ist dem peinlich. Ja. Und ich könnte schwören, dass dein Freund, dass, wenn er sich gehen lassen würde, wenn er nicht krampfig wäre, wenn nicht verkrampft wäre, dass er es genießen würde. Ja, könnte ich auch wenn schwören. Wenn du ihn... Weil mit dem Finger mag er das auch gerne. Ja, also, das ist ja schon der Beweis. Wenn ich ihn dann dazu nach Oral befriedige, dann geht er auf wie Luzi. Ja. Wenn du mit der Zunge ihn an dieser Stelle verwöhnen würdest... Und er nicht so eine Klemmschwester wäre, würde er quietschen vor Lust. Ja. Glaubst du auch, ne? Ja, klar. Mhm. Wie bist du denn so in den Bereich vorgedrungen? Die Hemmschwelle war dir ja auch bewusst wahrscheinlich, ne? Ja, sie war mir bewusst. Mhm. Ja, ich habe ihn massiert mit Öl, den Rücken und dann den Po und dann ist der Finger so reingeflutscht. Mhm. Und da hast du gemerkt, dass ihm das gut gefällt. Ja, und mir auch. Ich glaube, dass wirklich die heterosexuellen Männer sehr, sehr viel da lernen müssen noch und sich öffnen müssen, was diesen Bereich angeht. Und ihr Frauen oder wir Männer, die wir die bisexuellen Männer bedienen, können da einiges zu beitragen. Mhm. Ne? Habt ihr denn darüber auch schon mal so richtig geredet, so was das Orale angeht, bezogen auf diesen Bereich? Oder hast du es einfach mal versucht und du hast gemerkt, er möchte das nicht? Ja, genau. So war das. Mhm. Hast du denn vor dem jetzigen Freund da auch schon mal Erfahrungen gesammelt mit anderen Männern? Ja, mein Ex-Freund hat mich daran gebracht. Der hat dich daran gebracht. Mhm. Ja. Und es war dir auch nicht unangenehm am Anfang? Nein, überhaupt nicht. Ja. Es ist einem ja auch angenehm, wenn man merkt, dass man dem anderen Spaß bereitet, ne? Genau. Ne, das macht einen selbst dann auch wieder, das bringt einen so richtig. Ja, oder wenn man, wir sind auch erst seit 3 Monaten zusammen, oder wenn man dann mit den wenigen Sachen machen kann, was er vorher noch nicht gekannt hat, das fand ich eigentlich ganz reizvoll. Mhm. Ist das ein Thema so unter Frauen auch? Sprichst du mit deinen Freundinnen darüber? Oder mit einer Freundin? Ja, eigentlich schon. Ja? Mhm. Weil das, was ich so bisher gehört habe, geht sogar in die Richtung, dass man gar nicht viel drüber redet, weil einem das zu peinlich ist, überhaupt dieses Vokabular in den Mund zu nehmen. Nee, also bei meiner besten Freundin ist mir das nicht praktisch. Da rede ich schon mit ihr drüber. Ja. Also mir gefällt das gut, dass du da so offen bist. Ja. Und versuche ihn noch ein bisschen weiter aufzulockern. Ja, das werde ich auch machen. Ich meine, ihr seid erst 3 Monate zusammen. Ja. Ich bin sicher, wenn du ihn noch 3 Monate in der Hand hast, dann geht da wirklich die Post ab bei euch. Ja, wollen wir mal schauen. Liebe Marion, danke für deinen Anruf. Alles klar. Und viel Spaß heute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Rüdiger, 32 Jahre alt. Ja, grüß dich, Domian. Schönen guten Morgen. Ich bin ja richtig überrascht, war ein richtiger Zufall. Nach 4 Monaten habe ich dich zum ersten Mal wieder gesehen. Und schon bist du durchgekommen? Ja, Glück. Das ist ja lustig. Was hast du in den letzten 4 Monaten gemacht? Ja, viel gearbeitet, viel geschlafen. Früh schlafen gegangen. Genau. Sonst bin ich schon mal im Auto unterwegs gewesen, ja. Kann ich nachts hören. Ja. Deine Geistersendung fand ich im Übrigen, wo die multiple Persönlichkeit angerufen hat. Mhm. Da war ich echt fasziniert, überhaupt auch von der Art, wie du damit umgegangen bist. Also das hat mich schon tief beeindruckt, muss ich sagen. Rüdiger, ich war vollkommen beeindruckt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor anderthalb Wochen eine Domian-Extra-Sendung hier vom Rudolfplatz in Köln. Und das Besondere an der Sendung war, dass die Leute auch zu mir hereinkommen konnten ins Studio. Ja. Und mich überraschte, und da wusste ich auch nicht, wer auf mich zukommt, so wie jetzt auch nicht hier beim Telefonieren. Ja. Und da überraschte mich dieser Mensch, Frank oder beziehungsweise Astrid, diese multiple Persönlichkeit, kam zu mir ins Studio mit ihrem Ehemann. Das ist unglaublich. Das war für mich ein ganz beeindruckendes Gespräch. Und gehen jetzt bisschen die Beine so runter? Ich kann dir sagen, ja. Ich kann dir sagen, weil es gab einen Persönlichkeitswechsel hin zu einem vierjährigen Kind. Im Körper dieser 37-jährigen, 40-jährigen Frau. Ja. Zeigt man das auch nach außen hin oder war das jetzt nur im Körper? Nein, man merkt das. Die Sprache und die Gestik und alles. Also ich fand es sehr beeindruckend und fand auch von ihr und von dem Ehemann es sehr, sehr bewundernswert, dass sie sich getraut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Klar. Und ihr Anliegen war eben zu sagen, ihr, meine Frau oder meine Freundin ist nicht bekloppt, sondern es ist eine Krankheit. Ja. Und die wollten halt dazu beitragen, dass mehr Informationen über diese Krankheit auch in die Öffentlichkeit kommen. Also ich habe da höchsten Respekt gehabt. Also meine Frau hat auch einmal damit zu tun gehabt. Meine Frau ist auch der Grund, warum ich ja eigentlich gerufen habe. Du hattest ja gesagt, Männer, meldet euch, wenn euch der Analsex Spaß macht. Ja. Das ist bei mir der Fall. Aha. Du bist also heterosexuell? Nein, Gottes Willen. Nein. Nein, ich bin in einer festen Beziehung mit einer Partnerin. Also doch heterosexuell. Klar. Ja. Ich dachte jetzt an homosexuell. Nein, heterosexuell. Du bist klar. Heterosexuell mit einer festen Partnerin zusammen? Richtig, wir haben zwei Kinder zusammen. Ja. Ja, und vor, ich sag mal, 4 Jahren hat es irgendwie angefangen. Ja. Es kam auch eigentlich durch die Geburt des zweiten Kindes, dass sie ein bisschen weiter wurde, so im Vaginalbereich. Mhm. Ich Probleme hatte auch teilweise zu kommen. Mhm. Und dann hatte sie hinter dem Hoden mich stimuliert, in diesem Flebus halt. Und das war sehr intensiv, hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und irgendwann, genau wie es dem Marian wahrscheinlich passiert ist, so beim Massieren, hatte sie dann irgendwann festgestellt, boah, da komme ich ganz gut in Fahrt. Und sie hatte dann weitergemacht und ich sagte, steck doch einfach mal den Finger rein. Mhm. Und das war ihr unangenehm gewesen. Dann hat sie ein Präservativ genommen, hat es damit probiert. Mhm. Und es hat uns beiden also sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ihr macht der Analsex auch Spaß und ich kann eigentlich auch dafür nur die Lanze brechen. Also du kannst dich auch richtig hingeben, wenn deine Freundin, deine Frau das bei dir macht. Ja, es muss schon die Stimmung dafür da sein. Also es geht nicht einfach so hauruck und ich denke, das geht auch nicht bei der Frau. Ist klar. Aber wenn man eine schöne Atmosphäre hat, dann meistens Kerzenlicht an. Lässt du denn das orale Verwöhnen in deinem Analbereich auch zu? Bisher eigentlich noch nicht. Aha. Also was ich interessant fand, da habe ich mir eigentlich auch zu Gedanken gemacht, ob ich da vielleicht homosexuelle Ambitionen habe. Wir hatten uns irgendwann mal einen Katalog kommen lassen. Da waren natürlich auch verschiedene Dildos drin, die man umschnallen kann. Und die haben ja schon einen anderen Durchmesser als ein Finger. Und dann natürlich dann zu sagen, okay, wir probieren es mal damit. Das ist auch schon eine Überwindung. Habt ihr es gemacht? Bisher noch nicht. Nee. Also wir sind kurz davor, sage ich einfach mal. Ja, Rüdiger, macht es. Und wenn es denn was Homosexuelles sein sollte, ist ja auch völlig wurscht. Aber muss es ja gar nicht sein. Ich denke auch. Es ist auch egal, was es ist. Entscheidend ist, was Spaß macht. Ne? Also wir kennen uns jetzt mittlerweile 10 Jahre. Mhm. So nach und nach, und das finde ich eigentlich auch sehr wichtig für eine Partnerschaft in einer vertrauensvollen Umgebung, immer wieder uns ein bisschen mehr gesteigert und ausprobiert. Mhm. Und ich muss sagen, Dinge, die ich früher gegenüber nicht so aufgeschlossen war, habe ich mich jetzt doch geöffnet und ich sag mal, man entdeckte noch Seiten an sich, von denen man vorher gar nichts vermutet hat. Und dazu, denke ich, gehört auch der Analsex. Mhm. Also ich kann dich oder euch nur ermutigen, das weiter zu testen, damit zu experimentieren. Und wenn du jetzt schon einen Gefallen gefunden hast an diesen kleineren Geschichten, von denen du gerade erzählt hast, wird das sicher mit den Dildos Spaß machen und vielleicht auch die orale Ebene. Man muss sich halt rantasten und wenn beide daran Freude haben, ist es auch wunderbar. Vor allem, wenn man so lange zusammen ist wie ihr und dann noch solche Experimente macht und wieder Lust empfindet. Ich denke, das ist auch altersunabhängig. Ja. Also man kann nicht sagen, wenn man in jungen Jahren ist, man irgendwo aktiver, probiert mehr aus. Also ich finde, das A und O ist, dass die Hygiene stimmt und dann kann man alles Mögliche ausprobieren und machen. Klar. Ne? Und Das ist schön, dass du das erzählst, weil ich wirklich auch glaube, und wie Marion das gerade erzählt hat, dass da sehr viele Männer verkrampft einfach sind und sich schämen. Vielleicht noch ein Tipp für die Männer, die auch verkrampft sind. Also meine Frau hatte mir seinerzeit gesagt, wenn du daran Interesse hast und einfach mal für dich im stillen Kämmerlein ausprobieren möchtest, ich als Frau habe es mal probiert mit einer Kerze, wo ich in der Stimmung war. Und wenn man alleine ist und wirklich mal eine dünne Kerze nimmt, ja, und probiert sie sich zu Hause aus, dann kann man es ungefähr nachempfinden. Nahmst du mal irgendwann eine dünne Kerze? Ich habe es irgendwann mal probiert, klar. Und es hat dir gefallen? Ich fand es ganz stimulierend. Ja, dann kauft euch jetzt ein Dildo und versucht's mal. Ich melde mich wieder, wenn man es ausprobiert. Ich bitte darum. Tschüss, Rüdiger. Tschüss. Schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. Ach, ist es wieder schön hier mit euch heute Nacht. Christa, 54. Ja, hallo. Hallo Christa. Hallo Domian. Schönen guten Morgen. Ja, ich rufe an, weil meine Nerven sind am Zerreißen. Mein Sohn ist unten im Kosovo seit 3 Wochen. Und das, was man hier uns so erzählt und heute auch erzählt, dass sie doch in Anführungsstrichen sicher da sein sollen, das sieht 80% ganz schlecht aus. Mhm. Und zwar ist, wie mein Sohn runtergefahren ist, haben wir so abgemacht, zum Beispiel, wenn ich frage ihn, wie geht es dir, und er sagt jetzt, oh, super, Mama, dann heißt es ist genau das Gegenteil, weil er ja auch vorsichtig sein muss. Die werden da ja auch abgehört. Ist klar. Wann hast du mit ihm gesprochen? Heute Vormittag. Heute, und was hat er super, Mama, gesagt? Ja. Also die stehen auf 200% in Alarmbereitschaft, denn wenn die ersten Flieger da kommen, dann wird er sich wahrscheinlich, der Präsident, an diejenigen treffen, die am nächsten da sind. Und das sind halt die deutschen Soldaten, unter anderem. Ja, unter anderem. Wie viele Kilometer ist dein Sohn entfernt von dem direkten? 20 Kilometer. 20 Kilometer rum. Ja, ja. Nicht, die haben das zwar alles jetzt nicht gemacht, aber... Ich kann diese Sorge so nachvollziehen, das ist... Es ist... Aber das Makabere an der ganzen Sache ist, er hat einen unehelichen Sohn, den er über alles liebt. Und mit der Mutter hat er aber keinen Kontakt mehr. Er hat eine Lebensgefährtin. Und der Junge ist 4 Jahre alt. Ich habe ihn seit 1,5 Jahren nicht mehr gesehen. Und die Mutter ruft mich an und sagt, sollte er unten sein und ihm passiert was, dann soll ich gefälligst dran denken, wer Erbe ist. Das hat die Frau zu dir gesagt? Ja. Das ist ja hart. Das ist ja wirklich hart und unglaublich. Unglaublich. Ich hatte vorhin angerufen und mit einem deiner Reporter da gesprochen und hatte aufgelegt, und kurze Zeit später rief sie mich an heute Nacht und erzählte mir das. Also das ist... Was ist denn das für eine Hexe? Tja. Was ist denn das für ein schlechter Mensch? Das frage ich mich auch. Wie konntest du da überhaupt reagieren drauf? Gar nicht, ich habe mir Hörer aufgelegt. Ja. Ich habe gesagt, Ende aus. Also ich konnte ihn auch gar nicht antworten. Er hat seinen Sohn abgesichert, wenn irgendwas mal passiert mit Versicherung. Und das ist alles. Er kann auch Auto fahren und damit. Aber da ruft sie an, ruft sie mich heute an. Ich habe mit der Frau 2 Jahre nicht gesprochen. Und ruft mich an und sagt, also wenn... Er stirbt, dann soll ich gefälligst daran denken, wo ich ganz andere Gedanken habe. Ja klar, natürlich, außerdem wollen wir jetzt alles hoffnungsvoll sehen und positiv und optimistisch. Und das bringt ja gar nichts, wenn wir uns da jetzt so reindenken, obwohl allen die Gefahr bewusst ist, das ist ganz klar. Ja, also es ist 100%ig, dass das knallt. Also das ist ja, das haben Sie auch im Fernsehen heute. Sag mal, Christa, so ganz deine persönliche Meinung, also als deutsche Bürgerin, lohnt es sich, dass unsere Leute ihr Leben für diesen Konflikt da unten opfern? Ich weiß, ich kann das nicht beantworten. Wenn ich die Menschen sehe, die da auf der Flucht sind, dann begreife ich nicht, dass die ganzen Gespräche sich so lange hingezogen haben. Ist in Ordnung, die wollten das. Aber wären die vielleicht wären die früher eingeschritten, sag ich mir, wäre vielleicht manches andere, was jetzt auf die Jungs zukommt. Ob das nun wir Deutsche sind, Amerikaner, Engländer und wer da alles mitmacht. Wer? Und dass man den Mann nicht aus dem Verkehr ziehen kann. Denn also der ist ja so eiskalt. Das ist also, ein kleiner Hitler, ist das. Ja, ich habe schon gesagt, also das könnte sein Zwillingsbruder sein. Also es ist. Wie bist du mit deinem Sohn verblieben? Wann wird er sich wieder melden? Das konnte er mir nicht sagen. Das konnte er nicht sagen. Nein. Wie geht das überhaupt? Ruft er dich an? Oder hat, ja, ich kann ihn nicht erreichen. Er ruft mich an. Aber da sitzt man doch wahrscheinlich ständig zu Hause und ist in Aufregung und hat Angst, mal rauszugehen, ne? Dass das Telefon vielleicht klingeln könnte und man nicht da ist. Ja, sicher. Also ich morgen und die nächsten 2-3 Tage, bis ich das da irgendwie gelegt habe, also gehe ich bestimmt nicht vom Telefon weg. Ich lese, Christa, übrigens gerade hier auf meinem Computer, dass es nichts Neues gibt. Also es gibt keine neue Nachrichtenlage. Nein, Sie haben mir vorhin auch gesagt, dass das, also das ist vermutlich, Sie sagen ja auch nicht den Punkt, damit er sich nicht drauf einstellen kann, aber man kann damit rechnen, dass das gegen morgen, gegen Mittwoch frühmorgen anfangen könnte. Wie ging es überhaupt in dir zu? Was hast du empfunden, als dein Sohn darunter ging? Ich war fix und fertig. Wenn dein Sohn ist auch Zeitsoldat? Ja. Ja. Und er will. Hast du ich natürlich hoffe, er ist dieses Jahr im Dezember ist er fertig. Als er sich entschieden hat, damals Zeitsoldat zu sein, zu werden, hast du das unterstützt? Das habe ich ihm überlassen. Ich habe ihn nicht abgeraten, ich habe ihn nicht zugeraten. Mein geschiedener Mann war damals auch 3 Jahre Zeitsoldat. Mein anderer Sohn ist auch beim Bund gewesen, der hat aber nur die normale Zeit und er hat sich auf 8 Jahre verpflichtet. Und das ist jetzt, wäre jetzt im Dezember rum. Wie alt ist er? Jetzt ist er 33. 33 im Dezember rum. Ja. Liebe Christa, ich glaube, dass alle Leute im Moment... Bestimmt nicht die einzige Mutter, es gibt viele junge Frauen, die direkt betroffen sind, aber natürlich wir alle, die wir keine direkten Angehörigen da unten haben, beobachten die Nachrichtenlage und sind natürlich sehr, sehr, sehr, sehr besorgt, dass irgendetwas passieren könnte. Ja, denn der Holbrook, die haben sich ja nun weiß Gott alle Mühe gegeben. Aber es stand wohl was für den Mann von Anfang an fest, dass der Nein sagt. Und ich glaube, dass man das auch gewusst haben muss. Bin ich auch sicher. Und dass man da eher hätte viel vorsetzen sollen. Denke ich auch. Bin ich deiner Auffassung. Christa, wir müssen Schluss machen. Die Sendung ist gleich zu Ende. Wir hoffen alle gemeinsam und drücken alle gemeinsam die Daumen, dass alle gesund wieder nach Hause kommen. Ja. Auf Wiederhören, Christa. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Tschüss.